WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, wie immer freitags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50. Und ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Oder ihr mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Chrissy. Chrissy ist 29. Hallo Chrissy. Hallo. Hallo. Na? Na? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, wie die meisten Leute, die ja anrufen. Sag mal eine Überschrift, um was es geht bei dir. Es geht um Engel. Um Engel? Ja, um Engel und Botschaften, die ich bekomme seit meiner Jugend schon, also seit vielen Jahren. Von Engeln? Von meinem Schutzengel. Ach, von einem Engel? Ja. Kriegst du Botschaften? Genau. Seit deinen Jugendjahren, wie alt warst du? Also angefangen hat es, da war ich 16. Ja. Und da war ich in einer ganz schweren Phase mit Depression und Selbstmordgedanken und Planung, wie mache ich es? Ganz schlimm. Und da fing das an mit einer Träne, die auf mein Bein tropfte, als ich auf meinem Bett saß. Und vielleicht kam die Träne von dir? Nein, ich habe dann erst später angefangen zu weinen, als ich gemerkt habe, oh, das kann ja nur mein Engel gewesen sein. Aus der Luft tropfte ja, eine genau. Träne auf dein Bein? Ja, genau. Damit fing das an. Vielleicht war irgendwas undicht in der, in der Decke? Nein, nein. Nein, nein, du bist sicher, das war der Engel? Ja. Können Engel weinen? Ja, klar. Ach. Ja, ich habe auch alles abgecheckt, also da war nichts. Ich dachte, Engel werden immer so ganz ausgeglichen und denen geht's gut und die haben keinen Hunger, die brauchen keinen Sex. Und oh nein, nein, nein, die können auch traurig sein. Ach. Gerade wenn die Person, die sie hat, beschützen müssen, wenn die aus dem Leben gehen will und ja, dann sind die sehr traurig. Jetzt erzähl doch mal weiter. Du hast also diese Träne da auf deinem Bein bemerkt. Mhm, genau. Aber da war dir ja noch nicht klar, dass das der Engel ist. Wie hat der sich denn dann bemerkbar gemacht? Ja, also das habe ich schon gleich irgendwie gefühlt, das kann nur ein Engel sein. War das denn eine Träne aus Gold? Nee, eine ganz normale Träne. Eine ganz normale Menschenträne. Ja, wie von Menschen auch, ja. Eine ganz normale Träne. Also das war dir dann intuitiv klar, das ist mein Schutzengel? Genau. Siehst du den auch? Ganz bisschen nur, also selten. Also eigentlich höre ich ihn nur. Wenn du ihn mal ein ganz klein bisschen gesehen hast, wie sieht er denn aus? Ein junger Mann. Ach, natürlich. Ich habe nur das Gesicht gesehen, auch verschwommen. Also einfach nur ein junger Mann. Ein schöner junger Mann? Neutral, würde ich sagen. Also nicht so wie ein Engel, wie man sich das so vorstellt, mit blonden Locken. Nein, das nicht, sondern kurze Haare. Ganz normal. Also es könnte auch ein ganz normaler Mensch sein. Ne? Hat er Flügel? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Gesicht gesehen. Ach so. Die Augen kannst du nicht sehen? Die Augen waren hell. Also. Ja. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Also das ist sehr verschwommen, was ich sehe. Aber die Stimme hörst du? Die Stimme höre ich, die hörst du so, wie man real Stimmen hört? Nee, also so mehr im Kopf wie deine eigenen Gedanken, wenn du, bevor du einstellst, was du so denkst. Ne? Verstehe. Wie oft hörst du ihn? Jeden Tag, aber nicht immer klar und deutlich. Meistens auch sehr weit weg, weil ich ja auch viel ganz woanders bin mit meinen Gedanken. Ich lebe ja ein ganz normales Leben halt, ne? Was machst du im normalen Leben? Im Moment bin ich Kinderbetreuerin. Ja. Also so als Nanny sozusagen. Ja. Und ich habe halt auch viel mit meiner Familie immer zu tun und Bekannte. Und da ist man immer in Gedanken eigentlich ganz woanders. Kannst du denn den Engel rufen? Nee, das mache ich gar nicht. Der ist einfach da. Der ist einfach da. Der ist einfach da, wenn in bestimmten Situationen, meistens wenn ich halt vor dem Einschlafen bin oder gerade aufgewacht bin, wenn ich so wie im Meditationszustand bin, so ganz entspannt, weißt du? Hat er einen Namen, der Engel? Ich glaube schon, aber ich habe den noch nie richtig klar und deutlich verstanden. Also, kannst du den Engel denn Sachen fragen? Und beantwortet er dir das dann? Ja, manchmal. Aber dann, ich zweifle immer alles an. Und der sagt manchmal auch, du glaubst mir sowieso nie das, was ich dir sage. Das stimmt auch. Weil für mich ist das selbst alles ein bisschen verrückt. Menschen, denen ich das erzähle, die damit keine Erfahrung haben, die glauben das natürlich auch nicht. Und die halten dich für ein bisschen Jeck, ne? Ja, genau. Aber zum Glück habe ich in meiner Familie mehrere Leute, die das auch erleben. Also meine Schwester, meine Tante, die haben alle solche Erlebnisse. Was Besonderes oder was hat dich denn am meisten beeindruckt, was der Engel bisher gesagt hat? Bisher kann ich drei Beispiele jetzt nennen. Das erste war zum Beispiel, Konzertkarten hatte ich im Internet bestellt und der sagte mir dann, vergiss es, du kriegst die Karten sowieso nicht. Also um solche profanen Dinge kümmert sich der Engel auch? Ja. Um was für ein Konzert ging es da? Das war so ein Weihnachts... Okay, das ist ja sein Metier dann. Ja. Ein Weihnachtskonzert, da haben Engel ja was zu sagen. Ja, das war dann aber so, ich hatte die ersteigert auf eBay, ne? Und war auch höchstbietender, also habe ich mir nichts dabei gedacht. Ja. Und ging dann ein paar Tage später, ging ich zu der Frau, von privat war das halt, ne? Und habe ihr dann gesagt, hier, ich bin diejenige, die ersteigert hat, wollte bezahlen. Da sagte sie, nee, sie haben auf meine Mail nicht reagiert, ich habe dir schon jemand anders weiterverkauft, und knallte mir dann die Tür vor der Nase zu. Also hatte der Engel recht. Er hatte der Engel recht, genau. Und ein weiteres Beispiel? Weiteres Beispiel, ja, etwas tragischer, war, als mein Opa todkrank war, im Sterben lag, da ging es darum, besuche ich ihn heute noch oder morgen. Da hieß es, mach mal lieber heute, morgen ist zu spät. War ich dann auch an demselben Tag noch da. Und als ich dann wieder zu Hause war, kam der Anruf, dass er dann verstarb. Also, nachdem wir weg waren, meine Geschwister und ich. Und du sagtest gerade, es gibt ein drittes Beispiel, ne? Ja, das ist jetzt, deswegen rufe ich an. Also das ist das Extremste, was ich bis jetzt erlebt habe. Das war dieses Jahr im Februar. Da bin ich wach geworden und dachte einfach nur so nach, was ich geträumt hatte. Über Amerika und Nordkorea habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht, als es darum ging, Nordkorea testete Atomwaffen. Und da habe ich mich halt gefragt, oh Mann, wie wird das bis ausgehen? Mit Amerika und Nordkorea gibt es da Krieg oder so? Und dann kam, nein, es wird aber am 3. Oktober ein Riesentsunami geben wie 2004, was Amerika ziemlich erschüttern wird. Also dieses Jahr? Ja. Nächste Woche? Genau. Und umso näher der Tag kommt, desto aufgeregter bin ich halt. Ne? Ich frage mich, was kann ich machen und passiert das wirklich? Also jetzt machst du uns natürlich Angst. Ja, ich habe selber voll Angst. Der Engel sagt dir, es gibt einen so großen Tsunami, dass Amerika... Ja. Die USA irgendwie schwer Leid zu tragen haben. Ja, genau. Also, sagt er dir manchmal so merkwürdige, allgemein gesellschaftliche Sachen vorher, also die weggehen von deinem eigenen Leben? Von meinem eigenen Leben, also die Beispiele, die ich gerade erzählt hatte, die ersten. Die ersten waren ja in dein Leben, aber dieses geht ja jetzt ins Welt. Ja, nee, sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt, nee. Und als der dir das gesagt hat, hast du da was erwidert? Da habe ich einfach nur große Augen gemacht und habe mich erstmal nochmal hingelegt und dachte, das kann nicht sein, ich habe geträumt. Aber dann ging das jetzt die ganzen Monate so, dass mich das immer wieder verfolgt hat, dass ich ständig irgendwie was mit Ozean sehe, wenn ich den Fernseher anmache oder unterwegs bin, Plakate sehe. Nun stehst du ja auf gutem Fuß mit Engeln, nämlich mit deinem Engel, ja. Und weißt vielleicht auch einiges über Engel. Können Engel sich auch irren? Ja, das weiß ich eben nicht. Vielleicht kann sich das ja auch noch irgendwie durch ein Wunder, es kann ja alles Mögliche passieren. Vielleicht wird das ja auch noch verhindert, das hoffe ich natürlich, ne? Ja. Da soll ich mal hoffen, weil jetzt ist ja schon gerade ganz schlimme Situation in Mexiko, ne? Deswegen soll ich mal hoffen, dass das nicht passiert. Also so grundsätzlich, was du am Anfang erzählt hast, würde ich so sagen, das ist so eine Art innere Stimme. Ob man das einen Engel nennt oder wie auch immer, es ist vielleicht so eine Intuition, die dich ganz gut so durchs Leben führt. Ja. Wenn der Engel bloß jetzt nicht solche Vorhersagen machen würde. Ja, das ist ja echt interessant. Ich glaube, dass er sich geirrt hat. Oh, das hoffe ich. Ich glaube, Engel sind nicht Allwissen. Da wären sie ja Gott und nicht Engel. Ja. Ne? Hast du den Engel denn auch schon mal so ganz grundsätzliche Fragen gefragt? Was ist der Sinn des Lebens? Nee, das mache ich nicht. Was? Nee, habe ich nicht. Mach doch mal. Wenn man schon auf du und du mit dem Engel ist, würde ich auch mal fragen. Mal sehen, was der sagt. Ja, also manchmal frage ich mich selber so Sachen und dann bekomme ich halt so ein paar Antworten, aber auch nur ganz bisschen, so nach dem Motto, du musst das selber rausfinden. Jeder Mensch hat sein sein eigenes Puzzle, was er zusammen sammeln muss, die Teile und also man wird nicht so ganz richtig schlau, ob man jetzt den Engel hört oder nicht. Also muss ich ehrlich sagen, man wird da nicht immer drauf schlau. Du kannst ihn fragen, was ist der Sinn des Lebens? Du kannst ihn fragen, gibt es Gott? Du kannst ihn fragen, was ist nach dem Tod? Also das sind ja tausend Sachen, die einen, die uns alle interessieren. Sicherlich, aber die dürfen ja auch nicht alles beantworten. Ach so, die unterliegen der Schweigepflicht, ich verstehe. In manchen Dingen, ja, das denke ich schon, weil sonst wäre das Leben auch zu einfach, ne? Chrissy, das ist ja nun was Kurioses, was Schräges. Manche Leute werden jetzt denken, Chrissy ist wirklich ein bisschen Jeck drauf. Ne? Aber wenn du das so für dich erlebst, dann soll dir das niemand irgendwie in Abrede stellen. Ja. Hilft dir das in deinem Leben, dass du dieses Gefühl hast, da ist ein Engel? Ja. Ja, auf jeden Fall. Inwieweit hilft es dir? Ja, dass ich Entscheidungshilfe habe dadurch. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Tag nicht meinen Opa besucht hätte, hätte ich ihn nicht mehr lebend gesehen. Ne? Und wenn der Engel an dem Tag nicht geweint hätte, wärst du vielleicht tot. Vielleicht, ja, wer weiß. Also damals war ich wirklich kurz davor, mein Leben zu beenden. Das war schon wirklich sehr intensiv. Hast du einen Freund? Hast du eine Beziehung? Nee, habe ich nicht. Hattest du mal? Hatte ich mal, da war ich jung, 19 oder so. Und hast du dem Freund, da war der Engel ja auch schon da, hast du dem Freund das erzählt? Nee, das habe ich dem nicht erzählt, weil ich mir dachte, boah, der wird denken, die ist verrückt. Weißt du, was ich gerade denke? Wenn ich mir vorstelle, da wäre immer ein Engel um mich herum und man hat dann eine Beziehung, schämt man sich dann nicht beim Sex, dass man denkt, der Engel guckt jetzt immer zu, was wir hier für Schweinereien machen? Also ich hatte ehrlich gesagt noch nicht so richtig so eine Beziehung mit Sex. Ach so. Aber ich meine, man weiß ja nicht, ne, ob er dann dezent wegguckt oder ob er da strahlend daneben steht. Und ich denke mal, interessiert dir nicht. Engel interessieren sich nicht. Nee, das ist auch für die was ganz Natürliches. Natürlich. Wir sind ja alle daraus entstanden. Ne? Chrissy, das war ja interessant, mit dir zu sprechen. Und wir wollen mal hoffen, dass dein Engel, so nett er auch sein mag, dass er diesmal mal daneben liegt. Ja. Und dass der 3. Oktober gut für die Welt über die Bühne geht. Das hoffe und ich auch. Dass da nichts Schlimmes passiert. Das hoffe ich. Aber ich wollte ja eigentlich fragen, was würdest du machen, wenn du so eine Botschaft bekommst? Oder träumst von sowas? Nichts. Was will man machen? Gar nichts? Nein, was will man machen? Nein, was will man machen? Zumal man immer denkt, vielleicht ist es ja gar kein Engel, vielleicht ist es nur eine Äußerung deines Gehirns, in welcher Form und warum auch immer. Du kannst die Welt nicht retten, Chrissy. Das stimmt, ja, das ist klar. Das können wir als einzelne Personen leider nicht. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, gleichfalls. Tschüss, Chrissy. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und wir machen weiter. Mit Frage an meine Regie. Karin ist 65. Guten Morgen, Karin. Hallo, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Ich freue mich, dass ich mal mit dir sprechen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Darf ich dich gleich was fragen? Ja. Glaubst du an persönliche Engel? Nein. Nein? Nein. Du hast das Gespräch gerade mitgehört. Habe ich mitgehört, ja. Was glaubst du denn, was die Chrissy da hört? Ja, irgendwelche Stimmen oder, ja, ich weiß nicht, aber an Engel glaube ich nicht. Also grundsätzlich, das ist nicht so dein Ding. Nein. Nee. Weswegen hast du mich denn angerufen? Ich rufe an wegen meines Bekannten. Aha, was ist denn da los? Und zwar kennen wir uns jetzt schon 4 Jahre. Ja. Und ich muss dazu sagen, er ist Alkoholiker. Und wie alt ist er? Er ist 74. Wie schwer alkoholkrank ist er? Ja, er trinkt nur Bier und zwar jeden Tag 6 Flaschen. Mhm. Jeden Tag? Ja, er sagt aber, er wäre kein Alkoholiker. Ja. Aber das finde ich nicht. Denn bei uns kommt keine Beziehung auf. Weil wir und kein Treffen, weil er immer sagt, er sagt dann mittags immer ab, unsere Verabredung, weil er sagt, ich fahre dann kein Auto mehr. Ach ja, weil wir wohnen so 20 Kilometer entfernt. Ach so, ja gut, er kann ja mit dem Bus kommen. Ja, finde ich auch. Aber dann habt ihr euch gar nicht so oft gesehen in diesen 4 Jahren? Nein, und das kann so sein, so sporadisch einmal im Monat. Och, das ist aber ein bisschen wenig. Das ist natürlich höchstens, wenn es hochkommt. Ja. Einmal war es jetzt voriges Jahr Weihnachten, da hatte ich ihn eingeladen, da ist er wohl gekommen. Da hatte er auch nichts getrunken und er hat auch nichts zum Mittagessen, kein Wein oder so getrunken oder Bier. Und das war sehr schön. Und dann habe ich immer gesagt, so könnte das doch immer sein. Warum musst du denn immer trinken? Kann ich dich denn nicht davon abkriegen oder so, ne? Ja, was ist denn, wenn er nicht kommen kann, aber wenn du denn da, du könntest doch zu ihm fahren. Ich habe kein Auto. Du kannst ja immer Bus fahren. Ja, da kann ich mit dem Bus fahren, das stimmt. Aber das mache ich nicht. Warum nicht? Nee, ich sehe das einfach nicht ein. Er soll doch erstmal seine Verabredungen einhalten. Wie ist das denn überhaupt? Soll er hauptsächlich zu dir kommen oder wie ist das geregelt bei euch? Ja, er soll hauptsächlich zu mir kommen, weil er wohnt in so einer, von der Arbeiterwohlfahrt, in so einem Reihenhaus. Und er sagt immer, das wäre nicht so schön, da hörte jeder jeden sprechen in dem Haus. Ach so, weil die Wände ein bisschen dünn sind. Ja, genau. Aber und ich wohne in einem Familienhaus. Und da könnt ihr ja richtig es krachen lassen. Ja, genau. aber er ist auch solo und er hat keine Frau. Nein, er ist solo. Ja, und du auch. Das, ich auch, mein Mann ist verstorben. Ja. Ja, das ist aber jetzt eine sehr traurige Sache. 4 Jahre, da haben sich 2 Leute gefunden. Und wir lieben uns auch, das ist... Und ihr liebt euch und ihr kommt wegen seiner Sauferei, sag ich mal, nicht zu Potte. Ja, nicht, furchtbar. Nicht ich habe ihm auch schon vorgeschlagen, so eine Entziehungskur zu machen und ich habe ihn auch immer so weit. Und wenn es dann so weit ist, dass er sagt, ich gehe auch jetzt hin, dann sagt er da wieder den Termin ab. Mhm. Es kann ja auch sein, du sagst 6 Flaschen Bier, das kannst du ja gar nicht kontrollieren. Vielleicht sind es doch ab und zu auch viel mehr. Ja, weil er trinkt das nämlich zu Hause. Er geht nicht in die Kneipe oder so. Ja, ja. Also deswegen, es kann ja sein, dass es dann auch schon mal 10 oder... Oder noch mehr. Oder noch mehr sind, ganz genau. Ja, ganz genau. Er sagt das, immer, wenn du sagen den, wir mal so. Ja, wenn du den anrufst dann abends, ist der dann noch bei klaren Sinnen? Bei klarem Sinn. Das schon. Der ruft mich auch jeden Abend noch an. Gut, das heißt nichts. Es gibt viele Alkoholiker, die bei klarem Sinn noch sprechen können und haben schon sehr viel getrunken. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du da eine Lösung weißt für mich, wie ich damit fertig werden soll. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, es ist jetzt Schluss. Ich möchte die Beziehung nicht mehr. Ich will da keine weiterkommen. Finde ich wirklich schwierig, weil der Alkohol steht zwischen euch. Ja, genau. Du bist davon überzeugt, dass wenn er nicht mehr trinken würde, würde das gut funktionieren zwischen euch beiden? Ja. Warum zieht er nicht zu dir? Ja, keine Ahnung. Aber die Wohnung ist dafür nicht geeignet. Aber du hast doch ein Haus. Nee, ein Haus habe ich nicht. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Und du bist die eine Familie? Nee, die wohnt der Eigentümer und ach so, ich. Ach so, verstehe. Ich wohne zur Miete. Ah, verstehe. Aber die Wohnung ist nicht dafür geeignet. Verstehe. Da müssten wir uns schon was ganz anderes suchen. Wäre das theoretisch für dich auch eine Möglichkeit? Das wäre eine Möglichkeit, aber solange ich mich nicht auf ihn verlassen kann, verstehst du? Völlig klar. Karin, so mit dem Alkohol, dann kann ich ja nicht meine Wohnung aufgeben. Nein, das tue ich nein, nicht. Nein, auf keinen Fall. Das würde ich dir auch niemals raten, niemals. Bevor ihr zusammenziehen würdet oder solltet, muss der vom Alkohol weg. Genau. Und ich finde deine Forderung sehr richtig oder deinen Vorschlag, dass er in eine Klinik gehen soll. Aber so wie du mir das scheinst, ist der überhaupt nicht seines Problems bewusst. Der ist sich nicht bewusst, was er ist. Und das ist jetzt die Frage. Wie lange macht man das als Partnerin? In dem Fall bist du die Partnerin. Wie lange macht man das mit? Du machst es schon 4 Jahre mit. 4 Jahre. Ich glaube, dass es dich oft sehr nervt und dass du oft enttäuscht bist und oft traurig bist. Und ich bin auch sehr oft traurig. Das muss ich sagen. Ja. Ich finde, dass man Leuten in so einer Situation auch die Pistole auf die Brust setzen darf. Mhm. Und man kann auch sagen, pass mal auf, wenn wir beide eine Zukunft haben sollen, wenn du das möchtest, ich möchte es sehr gerne, dann musst du in eine Klinik gehen und musst deinen Alkoholismus behandeln lassen. Ja. Dann bin ich an deiner Seite. Wenn nicht, dann bin ich nicht mehr an deiner Seite. Richtig. Und das musst du dann aber auch durchziehen. Wenn du es androhst, musst du es auch durchziehen. Ja. Das heißt, du musst dir das genau überlegen, ob du das willst. Ja. Und wenn du das sind starke Worte. Wenn man einmal diese starken Worte gesagt hat, muss man auch zu diesen Worten stehen. Ja, genau. Sonst wird man ein Hampelmann. Ja, eben. Ja. Ich würde es dir raten, Karin. Mhm. Ich finde so etwas furchtbar, in einer solchen Situation zu sein. Ja, finde ich auch schlimm. Versuch's mal so. Ich versuch's. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir schön. Sehr gerne. Mir. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Ich habe gerade Chrissy gar nicht gefragt, ob sie das mit dem Schutzengel abgesprochen hat, dass sie hier heute anruft. Und ich hätte gerne noch die Meinung des Schutzengels gewusst, was er so denkt, ob das gut ist, hier anzurufen. Schade, vergessen. Hier ist Uwe. Uwe ist 42. Guten Morgen, Uwe. Sehr guten Morgen. Hallo, Uwe. Hallo, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber... Um was geht's denn bei dir, Uwe? Bei mir geht's um meine Freundin und mir, so, weil ich würde mir auch gerne... Mein Problem ist irdisch und ich würde aber gerne einen Schutzengel haben eigentlich. Also, oder meine Freundin am besten. Erzähl mal, was da los ist bei euch. Meine Freundin hat Borderline und ist alkoholkrank. Auch alkoholkrank? Also ja, aufgesagt, weil wir es gerade gehört haben. Ja, sehr, aber und... Moment, du sagst sogar, sie ist sehr alkoholkrank. Was heißt ja, das? Ja, weil sie kriegt den Druck, wenn sie, das ist bei Borderline ist das ja so, wenn sie einen Druck kriegen, nee, dann verlagern sie ihr, ich weiß nicht, also ich kenne mich ja auch nicht so gut damit aus, aber nur mal, dann verlagern die das woanders hin und dann müssen die trinken. Also zum Beispiel, nicht alle, aber manche. Ja, genau. Und sie lagert es dahin und sie trinkt. Und dann schlägt sie mich. So und ich bin 1,86 groß, ich bin über 90 Kilo eigentlich. Also, und ich lasse mich komplett schlagen. Ich sehe aus wie manchmal. Und jetzt ist sie wieder in der Klinik. Ich habe es jetzt endlich wieder geschafft, dass sie in die Klinik gegangen ist. Aber wie lange seid ihr denn zusammen schon? Seit anderthalb Jahren sind wir zusammen und ich kenne sie seit 2 Jahren. Mhm. So, und ich wusste, dass sie das ja hat. Und ich wusste nicht, dass es mit dem Alkohol so ist. Also ich wusste ja nicht, ich habe ja keine Ahnung. Also man läuft ja da rein und ich meine... Ja. Ihr wohnt nicht zusammen? Wir haben zusammen gewohnt. Mhm. Also so, ich habe mit meinen 2 Kindern zusammen gewohnt. Also so mit meinen 2 großen Söhnen. Mhm. So, und dann habe ich sie ja kennengelernt und dann alles. Und dann bin ich nach ihr gegangen, weil es ihr schlecht ging und alles. Weil ich hab mich auch belesen und so, man muss da sein und... Mhm. So, und naja, da ist das so weit gekommen, dass meine Kinder mich rausgeschmissen haben deswegen, weil ich mich immer wieder drauf eingelassen habe, weil sie mich immer geschlagen hat. Mhm. Und ich immer wieder nach meinen Söhnen zurück und hin und her gegangen bin. Und haben die gesagt, das Theater machen wir nicht mehr mit. Ganz genau. Wie alt sind deine Söhne denn? Du bist 42? Genau, mein ältester Sohn, okay, der ist 24 und der zweite ist 23. Ah, ja. So, und die haben das nachher nicht mehr mitgemacht. Also so, die haben dann gesagt, nein. Zu dem Alkohol. Das heißt, ja. sie trinkt dann sporadisch heftig. Aber wie? Sie trinkt nicht kontinuierlich jeden Tag, sondern immer, wenn sie unter Druck gerät. Ganz genau. Und dann haut sie sich wirklich volle Kanne die Birne zu. Ja, aber bis zur fast Besinnungslosigkeit und dann sieht die keine, dann kennt die niemanden mehr. Und schlägt sie dich ausschließlich, wenn sie besoffen ist? Oder? Ja, oder bevor sie dann sich schneiden will. Also so bevor sie sich schneidet, also dieses so bevor sie hat ja diesen Druck, dieses Schneidendruck, dieses Schneidedruck. Und dann hat sie dich denn im nüchternen Zustand auch schon geschlagen? Ja, gekratzt, ja. Wie schlägt sie dich? Wie macht sie das? Mit der Faust oder mit sie hat mich letzte Mal mit einem Stöckelschuh hat sie mir voll meine Schläfe gehauen und da bin ich schnell wirklich ich sag ja, ich bin kein Weichei, aber da bin ich bald umgekippt. Aber nur ich kann doch aber dann nicht hin, was soll ich denn dann tun? Wie verhältst du dich denn dann, wenn sie dich so attackiert? Ich halte sie fest, ich versuche sie festzuhalten. Ich habe sie gedrückt einmal und an die Wand gedrückt. So, und da hat sie fast keine Luft mehr gekriegt und alles. Nur, dass sie aufhört. Ich kann ja noch keine scheuern oder ich kann ja nicht. Mhm. So, sie hat Betreuer. Sie ist seit dem 16. Lebensjahr ist sie in Betreuung. Sie war schon in Kuren. Sie war überall. So, ich habe es ja alles gelesen. Nur ich, Sie will immer wieder weg und dann hört sie nicht auf und dann will sie wieder weg und sie kommt immer wieder auf den gleichen Punkt. Ist nach sie drei denn, Wochen ja, ist sie fängt wegen, sie das Trinken an. Ist sie, nach drei Wochen fängt sie das Trinken an. Wenn sie denn trinkt, trinkt sie dann über mehrere Tage? Ja. Ja, und dann haut sie auch einfach ab. Mhm. Dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Dann läuft sie weg und dann ist dann ist sie im Park, dann will sie draußen schlafen, dann ruft sie mich an. Und ich weiß, sie braucht Aufmerksamkeit, dann laufe ich hinterher her. Ich meine, okay, mhm. soll. Ja. Das heißt, die Söhne haben dich rausgeschmissen, deshalb wohnst du jetzt nach wie vor mit ihr zusammen in einer Wohnung? Nein. Ich bin ja ganz draußen gewesen nachher, weil sie hat mit mir so gestritten, da bin ich nachher lieber draußen gewesen. Da habe ich draußen geschlafen erstmal. Wo wohnst du denn jetzt zur Zeit? Jetzt habe ich... Eine eigene Wohnung? Ich habe Angst eigentlich so über... Ich wohne im Kolpinghaus, aber nur, ich will nicht, weil alle Leute denken, ich bin ein Lappen, aber... Was denken alle Leute, du bist? Ich wäre ein Lappen, weil ich mich so verhalte, weil ich mich schlagen lasse von der Frau, weil meine Freunde und meine ganzen Kollegen und alle... Also du bist, nur mal zur Klärung, du bist ins Kolpinghaus gezogen, als Übergangslösung, genau. Weil du hast ja, dein genau, hast weil ich Zimmer. Mir, genau, weil ich mir jetzt eine Wohnung suchen möchte und... Mhm, verstehe. Und eigentlich... So, und mein Leben möchte endlich wieder. Mhm. Noch eine Frage zur Situation. Also wenn sie kein Alkohol getrunken hat, wie verhält sie sich? Ja, wunderschön. Dann ist es schön. Ja, sehr schön. Sehr und dann schön. Ist sie auch ganz lieberhaft. Das ist, ich sag ja, das ist es ja. Wie oft kommen denn diese Austick-Intervalle? Wie oft? Ja, das ist es ja. Das ist ja das, wie man sich, wie das fällt, also wie sie den Druck kriegt von diesem Borderline. Also, naja, sag mal, ist es jetzt einmal in die Woche oder zweimal im Monat? Ja, oder? Öfters. Also das ist schon drei, viermal im Monat oder drei, so. Und man kann auch mal mehr oder mal weniger sein. Also das heißt, das ist schon sehr, sehr dominant, dieses Verhalten. Und die schlimmen Zeiten sind sehr häufig, kann man sagen. Ja. Ja. Ist sie denn wegen der Borderline-Erkrankung in einer ständigen psychologischen Betreuung? War sie. Und sie hat auch Betreuer gehabt, aber das ist jetzt nicht. Sie hat sogar jetzt einen staatlichen Betreuer. Also so, aber es ist nur, also für die Papiere, sie ist jetzt auch freiwillig wieder in die Entziehungs-, also in die Entgiftung gegangen und all sowas. Aber es sind nur zwei Wochen. Und sie kommt wieder raus und du gehst schon davon aus, dass dasselbe Ritual wieder passiert wie vorher. Ja. Ja. Ganz genau. Warum bist du noch bei dieser Frau? Warum? Weil ich seitdem ich meine Frau, also so meine richtige, also meine Frau, wo ich meine Kinder mit habe, ja. Die habe ich geliebt und so, und danach habe ich aber keine Frau mehr geliebt. Und ich habe diese Frau kennengelernt. Und die ist einfach liebevoll. Und man kann ja nicht einfach nur über eine Krankheit oder einfach nur sagen, deswegen kann man sich nicht in eine Frau verlieben. Aber ich habe mich in diese Frau verliebt. Gut, du hast dich am Anfang in die Frau verliebt, aber dann hast du die Frau ja mittlerweile auch von ganz anderen Seiten kennengelernt. Ja. Bist du immer noch in diese Frau verliebt? Ich glaube schon, ja. Was liebst du an dieser Frau? Wenn sie wirklich sie selber ist. Okay, also so, dann aber vielleicht ist sie selber auch genau das, was du als negativ beschreibst. Das kann man ja voneinander nicht trennen. Das ist ja auch vielleicht auch ein Teil ihrer Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Ne? Es ist ja vielleicht nicht nur das Gute, sie, sondern sie selbst, sondern das andere, was jetzt... Ja, aber das muss ich ja dann auch in Kauf nehmen. Also wenn ich wirklich das ist genau der Punkt, Uwe. Das ist genau der Punkt. Ja, wenn man jemanden gerne, muss man natürlich Dinge in Kauf nehmen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, wo man vielleicht auch zu sehr mit reingezogen wird in eine Krankheit und in einen Abgrund. Da muss man sich, finde ich, das ist das gute Recht eines jeden Menschen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es tut mir von Herzen leid, dass der Mensch krank ist, aber ich kann nicht weiter mit diesem Menschen gehen, weil ich selbst vor die Hunde gehe. Und du klingst gerade nicht sehr entspannt in dem Gespräch. Nee. Das heißt, dir geht es sehr schlecht. Ja. Ja. Ja. Du hast Angst schon davor. Ich bin ja selber zur Betreuerin. Ich bin sogar da hingegangen und ich habe mit den Menschen ja auch geredet und die sagen mir das. Also die sagen mir auch, ich bin kein Profi, ich kann ihr nicht mehr helfen. Mhm. Die sagen mir, weil sie macht das schon so lange und nur wenn sie selber will, wirklich will. So, und deswegen musst du für dich entscheiden, wie weit gehe ich jetzt diesen Weg noch mit. Ich kann ihr nicht helfen. Damit nicht ein Weichei, weil ich habe, sehen Sie, da bin ich, glaube ich, ein Weichei, weil ich habe nie gedacht, dass ich das nochmal erfahren kann, dass mich eine Frau noch lieben kann oder dass mich überhaupt, ich habe 13 Jahre ohne. Ja, Moment, wieso bist du ein Weichei, wenn du sagst, ich kann jetzt nicht weitergehen bis zu dem Punkt? Ich finde, das ist kein Ausdruck von Schwäche. Ja, aber eigentlich müsste ich doch zu ihr, also eigentlich müsste ich doch bei ihr sein. Also nein, so. finde ich nicht. Die Betreuer oder der, mit dem du gesprochen hast, der Therapeut. Die sagen mir das auch. Ja, der hat es sehr richtig gesagt. Du wirst ihr nicht wirklich helfen können. Das heißt, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Das heißt, du musst für dich entscheiden, wie weit gehe ich mit und wo ist der Punkt, wo es mich selbst auch kaputt macht. Und wenn du dann sagst, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. So. Dann würde ich jetzt zu dir sagen, was heißt würde, ich sage es zu dir, dann geh. Und das ist kein Zeichen von Weichei oder Waschlappen oder so. Nein, das ist dann eine klare Entscheidung, dass man diesen Weg nicht gemeinsam mit diesem kranken Menschen gehen kann. Damit nicht du auch noch krank wirst. Ich meine, es ist schon schlimm genug, wenn deine Söhne dich rausgeschmissen haben. Ja, ich hab sie gerade wieder gehabt, also... Ich sag ja, das ist ja alles nicht so einfach. Das ist ja alles. Ich habe sie gerade wieder gehabt und dann war ich ein Jahr mit ihnen zusammen und dann alles wieder den Bach runter und ich habe eigentlich alles aufgegeben dafür. Und du hast die Jungs ein Jahr wieder gehabt oder was? Ja, meine Jungs wieder, ja. Ich bin seit da war ich wieder ein Jahr mit meinen Söhnen zusammen. Ich finde es alles alarmierend, Uwe. Und meine Intuition, obwohl ich den Fall natürlich jetzt nicht im Detail kenne, sagt mir, geh. Sie ist noch bis zum 9. in dieser Entziehung, also da in dieser, wie nennt man das, Entgiftung. Mhm. Was soll ich jetzt machen, wenn sie da rauskommt? Also wenn sie hier ankommt, wenn sie. Dann könntest du ihr zum Beispiel sagen, dass du dich für eine Trennung entschieden hast. Ja, das sage ich ja. Dann, okay. Und dann bist du weg. Okay. Das könntest du. Ja, das glaube ich nicht, dass sie das lässt. So. Bitte? Das lässt sie nicht zu. So. Es geht nicht darum, ob sie es zulässt. Es geht darum, ob du es wirklich willst und ob du die Kraft hast, das dann auch durchzustehen. Wir werden mal jetzt noch mal einen Psychologen hinzuziehen, der dir auch noch mal seine Einschätzung dazu sagen soll. Einverstanden? Ja. Also meine Meinung hast du gehört, Uwe. Die ist eindeutig. Ja, Dankeschön. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich an. Das ist mein Psychologen heute Nacht, okay? Ja, okay, dankeschön, ja. Sehr gerne, Uwe. Alles Gute. Es tut mir leid, dass ich so jammer, aber... Nein. Du bist ja auch in einer für dich schweren Situation. Das hat mit Jammern nichts zu tun. Okay, danke. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.34 Uhr haben wir. Jetzt der Hinweis auf unser Thema nächste Woche in der Nacht nächste Woche ist eine etwas kürzere Woche durch den Feiertag am 3. Oktober. Aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind wir natürlich da. Und das Thema heißt in der Nacht, das glaubt mir keiner. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel ein Doppelleben führen. Die ein besonderes Erlebnis mal hatten. Oder die vielleicht etwas Übersinnliches erleben, so wie gerade wer hat's gesagt? Die Chrissy hat's erzählt. mit dem Engel. Vielleicht auch Leute, die richtig reich sind, ohne dass jemand davon weiß. Oder vielleicht sagt jemand über euch so, das, was aus mir geworden ist, das glaubt mir keiner, wenn ich das im Nachhinein erzähle. Also das Thema heißt, das glaubt mir keiner. Gibt es in eurem Leben so etwas, von dem ihr sagt, wenn ich das jemand anderem erzähle, das glaubt mir kein Mensch? Wenn, dann meldet euch bitte unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche dann vor der Sendung oder während der Sendung an. Weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Alexander. Alexander ist 37. Alexander, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Alexander. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal mit dir telefonieren darf. Ich muss kurz sagen, wie ich schon die Gelegenheit habe. Ich kenne deine Sendung seit 2004. Ja. Und schaue es mir sehr oft an, wenn ich kann. Und ich finde es toll, wie du das da machst und wie du den Leuten zuhörst. Und das freut mich. Vielen Dank. Sehr nett. Ja, also sehr schön. Danke, dass es dich gibt. Das möchte ich mal sagen, ehrlich. Vielen Dank. Aber jetzt zu deinem Thema, Alexander. Ja. Mein Thema heißt Affäre. Affäre? Ja. Du hast eine Affäre? Ich habe eine Affäre mit einer 22-jährigen Frau. Ja. Bin aber seit 9 Jahren verheiratet. Und ja, die Affäre Kinder habe ich. Ich habe keine Kinder. Mhm. Meine Frau hat zwei Kinder aus der Ehe, die aber nicht bei uns leben. Mhm. Ich habe keine Kinder. Okay. Und ja, die Affäre geht jetzt schon fünfeinhalb Monate. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert bei mir. Meine Frau nimmt psychische Medikamente ein und geht dadurch auch sehr früh ins Bett, abends 19, 20 Uhr. Mhm. Und ich fühle mich dann einsam. Und das hat sich durch die letzten 4 Jahre verstärkt. Ja. Da war meine Frau in Kliniken aufenthalten. Ich war sehr viel alleine. Welche psychische Erkrankung hat sie? Ich kenne mich da nicht so arg aus. Also sie nimmt Psychopharmaka ein. Sie ist depressiv, also Depression. Mhm. Sie hat viele Probleme mit Jugendamt wegen ihren Kindern, Ex-Mann und sowas. Mhm. Er war Spieler. Okay, es wird vielleicht eine schwere Depression sein, unter der sie leidet. Kann ja, es glaub, ja, da gab es eine starke Phase, da war sie nicht mal mehr in der Lage, ein Glas Wasser in die Hand zu nehmen. Mhm. Und hat sich selber schon einweisen lassen. Und ich wusste nicht, wie mit der Situation klar ist und Probleme in der Arbeit und so weiter. Wie hast du denn jetzt deine Affäre vor 5,5 Monaten kennengelernt? Ja, das war so. Also ich habe einen tollen Arbeitskollegen, den ich viele Jahre kenne. Er hat eine Freundin, die ist auch jünger als er, die kenne ich seit 2 Jahren und er wohnt in einer WG, wie sie auch, also seine Freundin. Mhm. Und im März dieses Jahr hat er mal gesagt, komm mal zu mir, du musst auch mal raus aus deiner Wohnung und dann schau mal, wie ich wohne in meiner WG und da habe ich seine Mitbewohnerin kennengelernt. So fing es dann an. So fing es an, wir haben uns dann gesehen und er hat eigentlich für uns beide das Eis gebrochen. Ja. Ist das eine Liebesaffäre oder eine Sexaffäre? Eine Liebesaffäre. Ah ja. Und also Sex hatten wir noch keinen, also Petting hatten wir schon, aber noch nicht. Ich glaube, sie traut sich da noch nicht. Ich glaube, das hat was mit ihrer Vergangenheit zu tun. Sie ist mal vergewaltigt worden. Und sie ist aber zurzeit ohne Freund. Sie ist ohne Freund. Und sie weiß, dass du verheiratet bist? Genau, seit 5 Wochen etwa. Ach so, erst seit 5 Wochen? Ja, ich habe das nicht übers Herz gebracht. Es gab viele Probleme, wie viele Frauen in dem Alter sind. Sie hatte eine Freundin, die war am Anfang an schon gegen mich. Ja, der ist doch viel zu alt und bla bla bla. Mhm. Und wir haben da lange überlegt, wie machen wir das? Und dann habe ich meine beiden Freunde gebeten, bitte seid dabei und ich schaffe das nicht alleine, weil ich war noch nie in so einer Situation. Wie hat denn deine Affärenfreundin, so will ich sie nennen, wie hat sie darauf reagiert, als sie erfahren hat, dass du verheiratet bist? Ja, also sie war sehr, sie hat sich auch an dem Stuhl festgehalten, musste erstmal eine rauchen, war natürlich enttäuscht, hat schwer geatmet natürlich so. Und ich saß auf ihrem Bett und dann kam sie so auf mich zu, hat sich so auf mich draufgelegt und hat mich festgehalten, hat leise geweint. Da habe ich das erste Mal eigentlich so richtig gespürt, dass ich hier sehr wichtig bin. Dass es sonst immer so die Coole gibt. Sie ist so eine, die freche Sprüche macht und sowas. Aber sie hat dir das jetzt vergeben, dass du das nicht gesagt hast und dass die Situation ist, wie sie ist. Sie ist bei dir geblieben. Ja, sie hat lange nicht verstanden, warum hast du mir das nicht am Anfang gesagt. Und so. Es kommen schon Situationen, so Momente abends, wo sie mir SMS schreibt, warum hast du es mir nicht gleich am Anfang gesagt. Okay. Oder das ist ja verknallhart. Nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist jetzt deine Frau. Ja, also meine Frau weiß von nichts. Davon bin ich jetzt erstmal auch ausgegangen. Es wissen ein paar Leute da, dein Kollege weiß das. Und die kann ich jetzt sagen, Domian, also mein Kollege weiß das, seine Freundin und dann noch 4 Arbeitskollegen in der Arbeitsstelle. Wie, beschreib doch mal, deine Frau ist sehr krank, es geht ihr nicht sehr gut oder es geht ihr nicht sehr gut. Wie ist das Eheleben zwischen euch beiden? Es ist weniger geworden, also in irgendeiner Weise ist die Welt für meine Frau schon irgendwie in Ordnung. Versteht ihr euch denn so im Alltag ganz gut? Wenig. Also es kommt auch daher, ich bin nach meiner Arbeit noch lange unterwegs. Ich habe in meiner Stadt, wo ich lebe, noch mein Stammcafé, wo ich lange sitze, bis abends um 18 Uhr mit meinen Freunden, weil ich eigentlich nicht nach Hause möchte. Ah. Und meine Frau eine Zeit lang gefasst hatte, wo sie viel geschlafen hat, wo ich hier für mich irgendwas getan habe und sie nichts mitbekommen hat. Das heißt, so viel Zeit verbringt ihr gar nicht miteinander, du und deine Frau? Nicht wirklich, nicht wirklich. Wenn ihr denn Zeit miteinander verbringt, vielleicht dann sonntags oder feiertags oder im Urlaub mal, wie ist denn dann die Stimmung zwischen euch beiden? Es ist so, wie soll ich es erklären, so ein bisschen so neben, also so jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ich merke schon, dass ich ihr wichtig bin und meine Frau ist mir auch wichtig, aber es ist so, naja, also meine Freunde sagen, man sieht, dass mir es nicht gut geht. Ja, und ich höre sehr alarmierende Dinge von dir, wenn du sagst, ich gehe in ein Café und ja. setze mich da abends hin, damit ich nicht nach Hause gehen muss. Ja, ich bin gerne alleine. Mhm. Und streitest du mit deiner Frau auch? Die Zeiten, wo wir uns mal so gestritten haben, die haben wir hinter uns. Also Wir diskutieren zwar oft, aber will sie schlafen dann und ich will reden. Das ist schlimm. Ich sitze auch oft abends um die Zeit in meiner Küche und weine, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Meine Freundin hat manchmal so Phasen, da schreibt sie mir SMS und sie kann nicht mehr. Entweder ich oder deine Frau, sonst bin ich weg. Mhm. Ich glaube, ich brauche gar nicht danach zu fragen, wie das Thema Sexualität läuft bei euch. Wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Meine Frau will, aber ich nicht. Ach, deine Frau will? Meine Frau will, aber ich nicht. Und wie lange willst du schon nicht mehr? Das geht, also es kommt schon vor, dass wir Sex haben, aber so dieses, naja, es geht schon, ja, ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr. Ich muss auch sagen, Domian, vielleicht liegt es auch an vielen Sachen so aus meiner Jugendzeit. Ich habe mich nie ausgetobt. Für mich war das damals als 15-, 20-Jähriger eine Sünde, eine andere Frau anzuschauen. Ich war meine Freundin immer sehr monogam. Deswegen, ich kenne sowas nicht. Wie viele Freundinnen, wie viele feste Beziehungen hattest du denn in deinem Leben bisher? Zwei. Ach, zwei nur. Und sie ist jetzt die zweite, deine Frau. Meine Frau ist meine erste Ehe, ja. Also, und sie ist quasi meine zweite richtige Beziehung, ja. Du klingst sehr, sehr belastet. Ja, bin ich auch. Als hättest du ein ganz schweres Herz. Ja. Hab ich auch. Ich kann jetzt auch nur mit dir telefonieren, weil meine Frau ist nicht da. Sie ist im Krankenhaus Bandscheibe. Das heißt, ich habe ihn hier alleine und kann reden. Du hast doch wahrscheinlich den Gedanken schon auch mehrfach durchgespielt. Natürlich, ich habe mir 1000 Filme. Dann will ich die Frau verlassen. Tausend Filme, ja. Was sagt dein Inneres, wenn du dich das fragst? Will ich diese Frau verlassen? Eigentlich nicht, weil ich es nicht wirklich kann. Ich mache mir natürlich dann auch, ich war viel da für meine Frau, als sie in den Kliniken war. Meine Frau war für mich viel da, als ich krebskrank war. Chemotherapien hatte, meine Frau war immer da, jeden Tag. Das war 2006. Und das macht das Ganze natürlich noch tragischer? Natürlich, ja. Natürlich. Mhm. Und ich habe dann schon so das durchgespielt, was ist, wenn sie es erfährt und wenn ich sie verlasse und natürlich gebe ich mir die Schuld, wenn sie sich was antut und sie zusammenbricht. Wie stark ist deine Bindung, deine Gefühle zu der Affärenfreundin? Die werden immer größer, ja. Und das ist wahrscheinlich eine Oase im Moment in deinem Leben, wenn du mit ihr zusammen bist. Ja, wir sehen uns nur zweimal in der Woche höchstens. Könnte mir vorstellen, dass du dich da wahnsinnig drauf freust. Ja, schon. Es ist natürlich schon so, bevor ich zu ihr fahre, dann gehe ich wieder zu meinem Bäcker und sitze da erstmal 2 Stunden. Dann mache ich das wie zum Beispiel so einen Drehschalter von 3 auf 0, zähle ich runter. Und dann bin ich ein anderer Mensch. Also meine Freunde sagen, du, Alexander, so habe ich dich noch nie lachen sehen. Wenn du mit ihr. Du hast gerade auch zum ersten Mal in dem Gespräch gelacht, als du über sie gesprochen hast. Ja, wir haben freitags immer so unser Vierer-Ding, nenne ich das. Also ich, meine Freundin und meine zwei Kollegen. Alexander, auch wenn das alles sehr tragisch ist und ich kann mir das gut vorstellen, deine Frau ist krank und du warst krank und ihr habt zueinander gestanden und das soll man ja auch. Das finde ich auch richtig und man soll auch nicht bei der ersten Schwierigkeit weglaufen. Aber ja, man soll auch nicht etwas, was nicht mehr lebt, am Leben erhalten wollen. Ich hab den Eindruck, dass diese Beziehung zu deiner Frau eigentlich erloschen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe den Eindruck, nur so wie du sprichst. Vor einigen Tagen sagt meine Frau zu mir, dass ich alles bin, was sie hat. Das macht das natürlich für dich noch schlimmer, die ganze Situation. Ja klar, sie hat viel durchgemacht, ihr Sohn will sie nicht mehr sehen und so und ich weiß, wie es ihr da ging. Und deine Freundin hat dich jetzt schon vor ein Ultimatum gestellt, dass sie sagt, also entweder sie oder ich? Das war so, also vor einer Woche hatten wir ein Dreiergespräch, ich, meine Freundin und ihre Betreuerin, weil sie das sehr belastet und wütend, Moment, traurig. Ihre Betreuerin, wieso hat sie eigentlich... Ja, sie wohnt auch in einer WG, aber da gibt es also drei Betreuer insgesamt, die einmal in der Woche vorbeikommen. Also wie läuft das finanziell und so Geschichten. Achso, verstehe. Okay. Solche Sachen. Alexander, wie auch immer, ich finde, du bist ein erwachsener Mann von 37 Jahren, sie ist 22 erst, du kannst diese Situation nicht lange laufen lassen, so. Du musst eine Entscheidung fällen. Es ist immer schwer, Entscheidungen zu fällen. Und man tut meistens Menschen weh, wenn man klare Entscheidungen fällt. Aber so ist es nun mal. Entscheide dich für ein klares und ehrliches Leben. Auch wenn dieses klare und ehrliche Leben vielleicht am Anfang mit Schmerzen verbunden sein sollte. Ich habe immer so im Hinterkopf, gut, sie ist noch jung und sie hat noch nie so eine Situation wie ich erlebt und wer weiß, ob das so lange hält. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ob du mit deiner Frau noch zusammen sein willst. Das ist die Frage, willst du das oder macht dich das auch kaputt und fertig? Oder hast du auch das Gefühl, dass da schon eine Grenze weit überschritten ist? Das ist so. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind weit in der Zeit schon, Alexander. Wir rufen dich aber auch nochmal an, dann kriegst du auch nochmal eine andere Stimme, das kann ja nicht schlecht sein. Ja? Okay, Domian. Sehr gerne. Vielen Dank für dein Gespräch. Alexander, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und um 1.49 Uhr begrüße ich sehr herzlich den Andreas. Der Andreas ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Hallo. Mein Thema sind Schuldgefühle. Ja. Schuldgefühle meinen Eltern gegenüber, speziell meinem Vater, weil ich dem sozusagen sein ganzes Vermögen durch meine Drogensucht durchgebracht habe. Ne? Durchgebracht hast. Ja, oder durchgebracht habe, ja, kann man so auch sagen. Das ganze Vermögen, über welchen Betrag reden wir? Ja, da geht schon um mehrere hunderttausend Euro. Um mehrere hunderttausend Euro? Ja, auf 20 Jahre gerechnet, würde ich da schon sagen, dass das... Wie hat er das denn finanziert? Ja, der hat bis zum Schluss zu mir gehalten, ne? Also, wie soll ich sagen, ich habe ihm ja auch... Also du hast immer wieder geklaut und es waren ja auch JVA-Aufenthalte dazwischen oder Strafen und auf 20 Jahren kommt das schon zusammen. Also du hast ihm Geld geklaut. Ja, das auch. Du hast irgendwo Schulden gemacht und er hat die Schulden beglichen. Auch, ja. Das ist mehrmals passiert. Wie gesagt, durch das Heroin halt, ich bin 20 Jahre heroinabhängig. Und ich habe extreme Schuldgefühle, weil, Ist denn der Vater jetzt finanziell ruiniert? Ja, würde ich schon sagen, ja. Wir reden immer von dem Vater. Gibt es da auch eine Mutter? Ja, die hat aber finanziell die hat damit eigentlich weniger zu tun. Leben die denn getrennt? Nee. Ja, also es ist so eine Bruder-Schwester-Beziehung, sag ich mal. Die lassen sich nicht mehr scheiden. Die sind beide jetzt ziemlich alt. Wie gesagt, mein Vater ist 70 und meine Mutter ist 65. Die haben sich arrangiert. Okay. Also, was hat dein Vater beruflich denn gemacht früher? Ja, der war ein Ein-Mann-Betrieb. Der hat für sich selber, das war eigentlich die ganzen Jahre über selbstständig. Der hat für sich selber mehr Familienhäuser gebaut und hat die dann für sich teilweise vermietet oder auch verkauft. Naja, also ein fleißiger Mann und viel gearbeitet in seinem Leben. Ja, sehr viel. Und ne? Alles weg? Alles weg. Und von was lebt dein Vater jetzt? Ja, wir haben sie jetzt ein Bein amputiert und wegen seiner Diabetes haben sie ihm ein Bein abgenommen und ist ja halt extrem eingeschränkt. Kriegt er denn eine Rente? Ja, das sind aber nur 520 Euro, das, weil er ja ewig selbstständig war, ist, hat er da nicht viel eingezahlt. Sind denn die Häuser, die er da gebaut hat, sind die alle weg? Alle weg, ja, ja. Die sind alle weg. Wir sind jetzt nur noch, wir haben jetzt nur noch unser Einfamilienhaus, wo ich ja jetzt auch drin wohne. Ach, du wohnst oder immer noch drin wohne, ich bin nie ausgezogen und das wackelt natürlich jetzt auch noch, ne? Wackelt heißt, da sind Schulden drauf, oder? Ja, sind auch noch Schulden drauf. Zwar nicht so viel wie auf den anderen Häusern, aber mein Vater wohl die ganzen Jahre über also es gibt die noch, Zinsen es bezahlt hat, aber wo wenig getilgt hat, ne? Aber es gibt noch andere Häuser. Nee, die sind alle weg. Die sind alle weg. Sind aber alle es gibt weg. Nur noch dieses Haus, in dem ihr jetzt wohnt. Genau, und das ist auch schon mit Schulden belastet. Du, wer ist ihr? Du und dein Vater alleine? Oder die? Ja, meine Mutter. Meine Mutter wohnt da noch drin, mein Vater und ich halt, ne? Wir sind zu dritt. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater? Der weiß ja nur, was dass du alles verschuldet hast. Ja, das ist komischerweise ist das seit, würde ich sagen, 8 Wochen ist das eigentlich ganz angenehm. Das war früher immer wie so eine Hassliebe. Also wir haben uns gestritten. Ich habe ihn auch 2-3 Mal körperlich ja auf der Fresse gehauen, sag ich mal, in meinen Wahn. Aber ja, es war eine richtige Hassliebe, ne? Was machst du denn jetzt zurzeit? Ich bin berentet, ich kriege Rente. Warum kriegst du Rente mit 34? Ja, weil wegen meiner Drogensucht und wegen der Hepatitis C, ne? Das heißt, du hast keinerlei Nebeneinkommen, gar nichts? Nein, gar nichts. Im Moment bin ich da auch nicht in der Lage zu, weil meine Blutwerte ziemlich hoch sind, weil ich noch eine Interferonbehandlung machen muss wegen der Hepatitis C. Bist du denn definitiv von den Drogen weg? Ja, ich bin jetzt im Subutex-Programm. Das ist ein Ersatz, sag ich mal. Ist das sowas wie Methadon? Ja, sowas ähnliches, genau. Nur in Tablettenform. Ja. Gibt es sonst Probleme mit Alkohol oder? Nein, gar nichts, gar nichts. Ich habe die ganzen Jahre eigentlich nie Alkohol getrunken, auch nie. Ich rein nur Opiate, also nur Heroin. Das war immer mein. Ja, nur ist gut. Mein Ding, ja. Was machst du den ganzen Tag? Du bist 34 und sitzt den ganzen Tag im Haus da alleine oder nicht alleine, sitzt im Haus rum. Was machst du? Im Moment gar nichts. Hilfst du denn im Haus, zumindest ein bisschen im Haushalt deinen Eltern, deinem Vater? Ja, so Kleinigkeiten wie Rasen mähen oder, ne? Könnte das noch mehr sein? Ne, wüsste ich jetzt nicht. Was da noch, ne. Wüsste ich jetzt nicht, was da noch mehr, ne. Da hast du eine schlimme Lebensbilanz aufzuweisen, in der Tat. Ja. Die du auch kaum mehr wieder gut machen kannst, das ist dir klar, ne? Und dass du Schuldgefühl hast, kann ich auch verstehen, hätte ich auch an deiner Stelle. Nun kann man die Uhr nicht zurückdrehen. Das, was geschehen ist, ist geschehen. Aber man kann immer ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, kann man sich ordentlich verhalten. Das ist dann schon was. Das heißt, dein Vater ist jetzt schon schwer krank, das Bein ist amputiert, der Mann ist ein alter Mann. Das Lebenswerk ist kaputt von ihm. Dann hast du nur eine einzige Chance, dass du dich wirklich jetzt in der Gegenwart und hoffentlich hat er noch einige Jahre, dass du dich äußerst vorbildlich ihm gegenüber verhältst und liebevoll. Und dass du das tust, was in deiner Macht steht. Du kannst das Geld nicht mehr ranschaffen, das geht nicht mehr. Aber du kannst dich emotional ordentlich ihm gegenüber verhalten. Ja, ich liebe ihn ja auch über alles. Hast du ihm denn, hast du ihm das denn schon mal gesagt, dass dir das so leid tut? Das geht ja gerade. Nee, so direkt nicht. Das geht dir jetzt gerade sehr zu Herzen, ne? Weißt du, Andreas, sag ihm das doch mal. Ich glaube, dass ihn das beeindrucken wird, wenn du ihm das so sagst, wie du es mir auch gerade gesagt hast, dass dir das sehr leid tut und dass du viel Scheiße gebaut hast und dass du heute, wie du es heute siehst, dich sehr dafür schämst. Sag es ihm. Ich glaube, dass es für ihn ganz toll ist, für deinen Vater. Und dir tut es auch gut, wenn du es mal so aussprichst. Stell dir mal vor, der Mann stirbt irgendwann und du hast das nicht gesagt. Dann machst du dir immer Vorwürfe, dass du zumindest diese Entschuldigung nicht ausgesprochen hast. Welche Rolle hat eigentlich deine Mutter in dieser ganzen Geschichte? Sprichst du mit deiner Mutter darüber? Nein, darüber eigentlich nicht. Ja, die ist bezüglich immer außen vor geblieben. Jetzt vom Geschäftlichen oder von den Finanziellen hat die sich komplett rausgehalten. Die war immer nur Hausfrau. Und wie redet sie so, wie beurteilt sie so dein Verhalten? Sagt sie da oder hat sie da schon mal was zu gesagt? Ja, die sagt, ich wäre nicht schuld, ne? Sagt sie? Ja. Ach, das ist ja interessant. Wie glaubt sie das? Warum glaubt sie das? Ja, sie macht mir meinen Vater dafür verantwortlich, dass das mit mir alles so gekommen ist. Hat sie vielleicht sogar ein bisschen recht? Warum glaubt sie das? Weil mein Vater ziemlich hohe Erwartungen an mich hatte. Achso, der hat dich früher sehr unter Druck gesetzt. Und wollte unbedingt irgendwas Tolles aus dir machen. Ja. Und dann hast du die Flucht in die Drogen genommen. Ja, damit war alles so einfach. Verstehe. Dann habe ich mir viele Sachen nicht so zu Herzen genommen. Ich verstehe. Dann habe ich falsch funktioniert. Weißt du, Andreas, das kann man ja dann auch im Nachhinein, das entlastet dich ja auch, wenn man sich das vor Augen führt, wenn der Vater sehr dominant war und wenn der Vater dich wirklich massiv unter Druck gesetzt hat. Das entschuldigt natürlich nicht das ganze Verhalten von dir, aber es erklärt es zumindest. Und ich finde schon, dass dich das etwas entlastet, auf jeden Fall. Das heißt, du musst dich jetzt nicht komplett ruinieren in deinem Selbstzweifel und deinem Schuldgefühl. Sicher ist viel falsch gelaufen. Aber vielleicht trägt er in der Tat auch eine Schuld, eine gute Portion Schuld. Ich würde auf jeden Fall mit ihm mal reden. Ja. Und jetzt werde ich dich mal erlösen, weil du bist ja ganz, ganz ergriffen, ne? Ja. Ich merke das schon. Wir werden mal jetzt hier das Gespräch abbrechen. Da kannst du mal ein bisschen Luft holen. Und dann ruft dich mein Psychologe noch mal an. Und dann könnt ihr noch mal ein bisschen in Ruhe weiter quatschen. Okay? Ja, alles klar. Sehr gut, Andreas. Schönen Abend wünsche ich noch und tolle Sendung weiterhin so, ne? Dankeschön, Andreas. Tschüss. Ja, ciao. Gut. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies und Martin Dannhauser. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht und jetzt ein sonniges Herbstwochenende. Bis dahin, tschüss.